Und dies sind die Priester und die Leviten, die mit Serubabel, dem Sohne Sealtiels, und Jesua heraufzogen, Seraja, Jeremia, Esra, Amaja, Malluch, Hattus, Sechania, Harim, Meremut, Ido, Ginnetoi, Abia, Miyamin, Matia, Bilga, Semaja, Jojarib, Jedaja, Salu, Amok, Hilkia und Jedaja, das sind die Häupter der Priester und ihrer Brüder zur Zeit Jesuas. Und die Leviten, Jesua, Binui, Kadmiel, Serepia, Juda, Matania, der samt seinen Brüdern dem Danket-Singen vorstand, Uni, ihre Brüder, standen ihnen gegenüber, als dem Wechselgesang obliegende Dienstabteilungen. Und Jesua erzeugte Jojakim, und Jojakim erzeugte Eljasib, und Eljasib erzeugte Jojada, und Jojada erzeugte Johanan, und Johanan erzeugte Jadua. Und zur Zeit Jojakims waren von den Priester folgende die Häupter der Familien, Meraja für Seraja, Hanania für Jeremia, Mesolam für Esra, Johanan für Amaja, Jonathan für Maluchi, Josef für Sebania, Adna für Harim, Helkai für Merajot, Sachaja für Ido, Mesolam für Ginnethon, Sichri für Abia. Für Minjamin, Piltai für Moadia, Samua für Bilga, Jonathan für Semaja, Matnai für Jojarib, Uzi für Jedaja, Kalai für Salai, Eber für Amok, Hasabja für Hilkia, Netanil für Jedaja. Zur Zeit Eljasibs, Jojadas, Johanans und Jaduas wurden die Familienhäupter verzeichnet und die Priester bis zur Regierung Darius, des Persers. Von den Nachkommen Levis wurden die Familienhäupter im Buche der Zeitgeschichte verzeichnet, und zwar bis zur Zeit Johanans, des Enkels Eljasibs. Und die Häupter der Leviten waren Hasabja, Serepja, Jesua, Binui, Kadmiel und ihre Brüder, die ihnen gegenüberstanden, um zu Lobpreisen durch Danket singen, nach der Anordnung Davids, des Mannes Gottes, eine Abteilung abwechselnd mit der anderen, Matania, Bakbukia, Obadja, Mesulam, Talmon und Akkub waren Torhüter, die Wache hielten bei den Vorratshäusern an den Toren. Diese waren die Familienhäupter zur Zeit Jojakims, des Sohnes Jesuas, des Sohnes Josadaks, und zur Zeit Nehemias, des Statthalters, und des Priesters Esra, des Schriftgelehrten. Bei der Einweihung der Mauer von Jerusalem aber holte man die Leviten aus allen ihren Wohnorten, um sie nach Jerusalem zu bringen, damit sie die Einweihung mit Jubel und Danksagungen und mit Gesang, Zimbeln, Harfen und Zithern begehen sollten. Da versammelten sich die Sängerchöre sowohl aus dem Landkreise rings um Jerusalem, als auch aus den Dörfern der Netophatiter und aus Beth-Gilgal und aus den Feldmarken von Geba und Asmavet, denn die Sänger hatten sich rings um Jerusalem Dörfer gebaut. Und die Priester und die Leviten reinigten sich und reinigten sodann auch das Volk und die Tore und die Mauer. Und ich ließ die Obersten von Juda auf die Mauer hinaufsteigen und bestellte zwei große Dankchöre und Züge, der eine Dankchor zog auf der Mauer nach rechts nach dem Misttore zu, und hinter ihnen her zogen Hosaja und die Hälfte der Obersten von Juda und Asaja, Esra und Mesolam, Juda und Benjamin und Semaja und Jeremia, und welche von den Priestern mit Trompeten, sodann Sachaja, der Sohn Jonathans, des Sohnes Semajas, des Sohnes Matanias, des Sohnes Michajas, des Sohnes Sakurs, des Sohnes Asafs, und seine Brüder, Semaja und Azarel, Milalai, Gilalai, Mai, Netanil und Juda, Hananil, mit den Musikinstrumenten Davids, des Mannes Gottes, und Esra, der Schriftgelehrte, ging an ihrer Spitze, und weiter nach dem Quelltor. Und nun stiegen sie geradeaus auf den Stufen der Davidstadt den Aufstieg zur Mauer hinan, oberhalb vom Palaste Davids und bis zum Wassertore nach Osten zu. Und der zweite Dankchor zog nach links, während ich und die andere Hälfte des Volks hinter ihm hergingen, oben auf der Mauer, über den Ofenturm und bis zur breiten Mauer und über das Ephraim-Tor und das Tor der Altstadt und das Fischtor und den Turm Hananil und den Turm Mi und bis zum Schafftor, und sie stellten sich auf beim Gefängnistor. Und so stellten sich die beiden Dankchöre beim Tempel Gottes auf, und ich und die Hälfte der Vorsteher mit mir, und die Priester. Eljakim, Masija, Minjamin, Michaja, Eljoenai, Sachaja, Hanania mit Trompeten, und Masija, Semaja, Eliasar, Uzi, Johanan, Malchia, Elam und Esa. Und die Sänger ließen ihre Stimme erschallen, und Jesraja war ihr Vorsteher. Und sie opferten an jenem Tage große Opfer und freuten sich, weil Gott ihnen große Freude beschert hatte, und auch die Weiber und Kinder freuten sich, dass die Freude Jerusalems weithin vernommen ward. Zu jener Zeit wurden Männer zu Aufsehern über die Zellen bestellt, die für die Hiebeopfer, die Erstlinge und die Zehnten als Vorratskammern dienten, damit die gesetzlichen Abgaben für die Priester und die Leviten von den Feldmarken der Städte darin angesammelt würden. Denn Juda hatte seine Freude an den Priestern und an den Leviten, die im Dienste standen. Und diese verrichteten den Dienst ihres Gottes und den Reinigungsdienst, und die Sänger und die Torhüter verrichteten gleichfalls ihren Dienst nach der Anordnung Davids und seines Sohnes Salomo. Denn schon vor Alters, zur Zeit Davids und Asafs, des Hauptes der Sänger, gab es Lob- und Danksagungsgesang für Gott. Und alle Israeliten gaben zur Zeit Zerubabels und zur Zeit Nehemias die Abgaben für die Sänger und die Torhüter, so viel für jeden Tag erforderlich war, und zwar lieferten sie die Weihgaben den Leviten, die Leviten aber lieferten den Nachkommen Aarons die ihnen zukommenden Weihgaben,